Abschnitt 10 aus Leben und Abenteuer des weltbekannten Seeräubers Bob Singleton von Daniel Defoe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 7. Kapitel. Nachdem wir das Schiff erbeutet hatten, war unsere erste Verlegenheit, was wir mit den Negern beginnen sollten. Die Portugiesen in Brasilien würden sie uns alle abgekauft haben und mit dem Handel wohl zufrieden gewesen sein, wenn wir uns dort nicht als Feinde gezeigt hätten und nicht als Seeräuber bekannt wären. Aber wie die Sachen standen, durften wir es nicht wagen, in dieser Gegend irgendwo an Land zu gehen oder mit einem der Pflanzer zu unterhandeln, weil wir das ganze Land gegen uns aufgebracht hatten. Wären Kriegsschiffe in einem dortigen Hafen gewesen, so hätten wir ganz sicher darauf rechnen dürfen, von ihnen und von der ganzen schlagfertigen Bande angegriffen zu werden. Ebenso wenig konnten wir auf einen besseren Erfolg hoffen, wenn wir uns nördlich nach den Pflanzungen wandten. Einen Augenblick beschlossen wir, sie alle nach Buenos Aires zu führen und dort an die Spanier zu verkaufen. Aber es waren ihrer wirklich zu viele, als dass wir dort alle hätten unterbringen können. Und sie auf der Südsee herumzuführen, was das einzige Mittel war, das uns übrig blieb, kostete so viel Zeit, dass wir nicht imstande gewesen wären, sie auf einer so langen Reise zu unterhalten. Endlich half uns unser alter, nie verlegener Freund William abermals, wie er uns schon so oft aus schweren Nöten geholfen hatte. Sein Vorschlag war, er selbst wollte mit etwa 20 Mann der zuverlässigsten Leute als Schiffsherr fortgehen und die Schwarzen auf der brasilianischen Küste unter der Hand an die Pflanzer zu verkaufen suchen, jedoch nicht in den Haupthäfen, weil es dort nicht gestattet wäre. Wir stimmten alle bei und beschlossen, uns nach dem La Plata-Fluss zu wenden, wohin wir schon vorher hatten segeln wollen. Mittlerweile begab sich William nach dem Norden und landete am Vorgebirge St. Thomas. Zwischen diesen und den Tuberonischen Inseln fand er Gelegenheit, alle seine Neger, sowohl Männer als Weiber, zu sehr guten Preisen zu verkaufen. Denn William, der vorzüglich Portugiesisch sprach, erzählte ihnen eine recht hübsche Geschichte, wie das Schiff schlecht mit Lebensmitteln versehen und sie von ihrem Kurse abgekommen wären und dass sie sich jetzt nördlich nach Jamaika wenden oder hier auf der Küste ihre Sklaven verkaufen müssten. Dies war eine recht wahrscheinliche Erzählung, die auch leicht Glauben fand, und wenn man die Art, wie die Neger segelten und das, was ihnen auf ihrer Fahrt begegnete, in Betracht zog, so war auch jedes Wort daran wahr. Auf diese Art, und da niemand ihm widersprach, galt William für das, was er eigentlich war, nämlich für einen ganz ehrlichen Burschen und mit Hilfe eines Pflanzers, der zu seinen Nachbarn schickte und den Verkauf unter ihnen besorgte, machte er schnell einen guten Markt. Und in weniger als 5 Wochen verkaufte William alle seine Neger, zuletzt selbst das Schiff, und kam mit seinen 20 Mann und 2 Negerknaben, die er noch übrig behielt, auf einer der Schaluppen, mit denen die Pflanzer die Neger geholt hatten. Mit dieser Schaluppe segelte Kapitän William, wie wir ihn damals nannten, ab und traf uns in Port Santo Pedro. Nichts überraschte uns mehr, als eine Schaluppe mit den portugiesischen Farben längs der Küste daherfahren zu sehen, die gerade auf uns lossteuerte, nachdem sie unsere beiden Schiffe entdeckt hatte. Wir feuerten, als sie näher kam, eine Kanone ab, um sie zum Ankern zu veranlassen. Allein die Schaluppe begrüßte uns sogleich mit 5 Kanonenschüssen und ließ ihre englische große Fahne wehen. Nun begannen wir zu erraten, dass es Freund William war, wunderten uns aber, wie er zu einer Schaluppe gekommen sein sollte, da wir ihn in einem Schiffe von etwa 300 Tonnen abgeschickt hatten. Allein er erzählte uns bald seine ganze Geschichte, mit der wir alle Ursache hatten, sehr wohl zufrieden zu sein. Außer der Schaluppe hatte William für sein Schiff 300 Gulden in Gold erhalten und für diese Summe die Schaluppe mit so viel Mondvorrat, als sie fassen konnte, besonders mit Brot, Schweinefleisch und etwa 60 lebenden Schweinen versehen. Unter anderem hatte er 80 Tonnen gutes Schießpulver, das uns sehr erwünscht war, gekauft und auch die Vorräte, die sich noch in dem französischen Schiffe befunden hatten, ebenfalls mitgenommen. Dies war eine sehr angenehme Kunde für uns, namentlich als wir sahen, dass William an geprägtem oder gewogenem Golde und einigem spanischen Silber 60.000 spanische Piaster bekommen hatte und außerdem eine neue Schaluppe nebst einer bedeutenden Menge Mundvorrat. Wir waren mit der Schaluppe überaus wohl zufrieden und begannen zu beraten, was wir tun sollten. Ob es nicht das Beste wäre, unser großes portugiesisches Schiff wegzuschicken und uns auf unser erstes Schiff und die Schaluppe zu beschränken, zumal da wir nicht Mannschaft genug für alle drei hatten, auch das größte Schiff für unser Geschäft als zu groß erachtet wurde. Indes beschleunigte ein anderer Streit, der jetzt beendet werden musste, diese Entscheidung. Es handelte sich nämlich um die Frage, wohin wir gehen sollten. Mein Kamerad, wie ich ihn jetzt nannte, nämlich mein Kapitän vor der Erbeutung des portugiesischen Kriegsschiffes, meinte, wir sollten uns nach der Südsee wenden und auf der westlichen Seite von Amerika, wo wir unfehlbar den Spaniern mehrere gute Beuten abjagen konnten, an der Küste entlang fahren. Möglicherweise könnten wir dann durch die Südsee nach Ostindien zurückkehren und so die Welt umschiffen, wie andere es vor uns getan hatten. Aber in meinem Kopf war ein anderer Plan gereift. Ich war in Ostindien gewesen und hatte seither immer die Meinung, wenn wir dorthin segelten, müssten wir unfehlbar gute Geschäfte machen. Dort hätten wir eine sichere Zufluchtsstätte und könnten unser Schiff bei meinem alten Freunden, den Einwohnern von Zanzibar auf der Küste von Mosambik oder der Insel St. Lorenzo, mit gutem Ochsenfleisch versehen. Ich sagte, meine Gedanken hätten diese Richtung genommen. Ich schwatzte ihnen nun so viel von den Vorteilen vor, die sich bei ihrer Stärke gewiss von den Fängen erringen ließen, die sie im Golf von Mokka, im Roten Meer und an den Küsten von Malabar oder in der Bucht von Bengalen machen müssten, dass ich sie in große Verwunderung setzte. Mit diesen Gründen setzte ich auch meine Meinung durch. Wir beschlossen einstimmig, südöstlich nach dem Kap der Guten Hoffnung zu steuern, und infolge dieses Beschlusses wurde auch ausgemacht, die Schaluppe zu behalten und mit allen drei Fahrzeugen fortzusegeln. Denn auf meine Versicherung hin zweifelte niemand daran, dass wir dort Leute finden würden, um unsere Zahl zu ergänzen. Wo nicht, so könnten wir ja eines der Fahrzeuge abgeben, wenn wir wollten. Wir konnten auch nichts Besseres tun, als unseren Freund William zum Kapitän der Schaluppe machen, die er uns durch seine guten Handelsgeschäfte zugeführt hatte. Er sagte uns jedoch, wiewohl mit sehr viel Artigkeit, er werde das Kommando nicht übernehmen, aber wenn wir ihm das Fahrzeug für seinen Anteil an dem Guinea-Schiff geben wollten, zu welchem wir so ehrlich gekommen waren, so würde er uns auf unseren Befehl als Proviantmeister Gesellschaft leisten, solange er unter derselben Macht stünde, die ihn weggenommen habe. Wir willigten ein und gaben ihm die Schaluppe unter der Bedingung, dass er nicht von uns gehen und durchaus unter unserem Kommando stehen sollte. Indes war William nicht mehr so munter wie zuvor, und als wir nachher die Schaluppe und einen recht durchtriebenen Piraten für sie brauchten, um Einkäufe zu besorgen, so sehnte ich mich so sehr nach William, dass ich nicht länger ohne ihn bleiben wollte, denn er war bei allen Gelegenheiten mein Ratgeber und Begleiter gewesen. Ich schickte daher einen Schotten, einen kühnen, unternehmenden Burschen namens Gordon, auf die Schaluppe und gab ihm 12 Kanonen nebst 4 Matrosen, obgleich es uns an Mannschaft fehlte, denn keines von unseren Schiffen war im Verhältnis zu seiner Größe gehörig bemannt. Wir segelten zu Anfang des Oktober nach dem Kap der Guten Hoffnung und kamen, nachdem wir viel schlechtes Wetter gehabt hatten, in die Seeweite desselben. Wir erblickten auf diesem Wege mehrere Kauffahrteischiffe, sowohl englische als holländische, konnten aber nicht sagen, ob sie für das Ausland oder die Heimat bestimmt waren. Dem sei nun, wie ihm wolle, wir hielten es nicht für geraten zu ankern, da wir nicht wussten, wer sie wären oder was sie vielleicht gegen uns unternehmen würden, wenn sie uns erkannten. Da wir indes frisches Wasser brauchten, so schickten wir 2 zum portugiesischen Kriegsschiffe gehörigen Boote nebst allen portugiesischen Matrosen und Negern an den Wasserplatz, um Wasser zu holen. Inzwischen zogen wir aber auf See eine portugiesische Flagge auf und verhielten uns die Nacht über ruhig. Sie wussten nicht, wer wir wären, denn sie hielten uns augenscheinlich für andere. Ehe jedoch unsere Leute das letzte Mal zurückkehrten, hatte sich ein sanfter Westwind erhoben, und wir bemerkten in der Morgendämmerung ein Boot, das in aller Eile auf uns zusegelte, als fürchtete es sich, wir möchten weiterfahren. Wir fanden bald, dass es eine englische, wohlbemannte Schaluppe war und konnten uns nicht denken, welcher Zweck sie zu uns führte. Da es nur eine Schaluppe war, so hielten wir es nicht für gefährlich, die Leute an Bord kommen zu lassen. Wenn es sich dann herausstellte, dass sie bloß kamen, um Erkundigung über uns einzuziehen, so gedachten wir, ihnen einen genauen Bericht über all unser Tun und Lassen abzustatten und sie mit uns zu nehmen, zumal da es uns sehr an Mannschaft gebrach. Allein sie ersparten uns die Mühe, uns wegen ihrer Behandlung die Köpfe zu zerbrechen, denn wie es schien, waren unsere portugiesischen Matrosen, welche Wasser holten, an dem Wasserplatz nicht zu verschwiegen gewesen, als wir von ihnen erwartet hatten. Der Fall war kurz. Der Kapitän des nachmals für China bestimmten ostindischen Kauffahrteischiffes hatte Ursache gefunden, gegen seine Leute sehr streng zu sein und einige von ihnen auf St. Helena äußerst hart behandelt. Sie hatten daher unter sich beschlossen, bei der nächsten besten Gelegenheit das Schiff zu verlassen und sich lange vergebens danach gesehnt. Einige von diesen Leuten waren, wie es schien, mit unserer Bootmannschaft auf dem Wasserplatz zusammengetroffen und hatten sich erkundigt, wer wir wären und welches Geschäft wir trieben. Ob nun die portugiesischen Matrosen dadurch, dass sie nicht gewandt genug Rechenschaft gaben, den Verdacht erweckten, dass wir auf einem Kaperzuge begriffen wären, oder ob sie es auf gut Englisch sagten, kurz, kaum hatten sie die Nachricht an Bord gebracht, dass die östlich liegenden Schiffe englische und im Geschäft begriffen seien, was beiläufig gesagt der Matrosenausdruck für Seeräuberei treiben ist, ich sage, kaum hatten sie dies gehört, so gingen sie ans Werk, packten bei Nacht alles, was sie in die Hände bekamen, ihre Koffer, Kleider und was sie sonst noch erwischen konnten, zusammen, segelten Vortage ab und erreichten uns gegen 7 Uhr. Nach einigen Tagen schlechten Wetters ankerten wir auf der Reede der Augustinsbucht, am südwestlichen Ende meiner alten Bekannten, der Insel Madagaskar. Hier lagen wir eine Weile und erhandelten von den Eingeborenen einige gute Ochsen ein, die ausgezeichnet und fett waren und so zart und schmackhaft wie in England und uns umso besser schienen, da wir schon sehr geraume Zeit kein Ochsenfleisch mehr in England gekostet hatten. Als wir einige Zeit hier verweilt hatten, begannen wir zu bedenken, dass dies kein Ort für unsere Geschäfte war, und ich, der ich noch einige besondere Privatabsichten hatte, sagte ihnen, dies sei kein Platz für Leute, welche Geschäfte beabsichtigten. Ich sagte ihnen, was ich bei meiner Umsegelung der Insel auf einer früheren Fahrt bemerkt hätte, wie auf dem nördlichsten Punkte derselben sich mehrere gute Häfen und Reeden für unsere Schiffe befänden. Die Eingeborenen wären womöglich noch höflicher und umgänglicher als da, wo wir jetzt weilten, weil sie noch nicht so viele Misshandlungen von europäischen Schiffen erlitten hätten, wie die auf der Süd- und Ostseite. Wir könnten daher jedenfalls eines guten Rückzugsortes versichert sein, wenn wir durch irgendeine Not, sei es durch Feinde oder durch die Witterung, genötigt würden zu landen. Sie ließen sich von der Zweckmäßigkeit meines Planes leicht überzeugen, und auch Kapitän Wilmot, den ich jetzt unseren Admiral nannte, trat ihm bei, obgleich er anfangs der Ansicht gewesen war, wir sollten an der Insel Mauritius anlegen und auf einige europäische Kauffahrteischiffe von der Reede von Coromandel oder der Bucht von Bengalen her warten. Es ist wahr, wir fühlten uns stark genug, um ein englisch-ostindisches Schiff erster Größe anzugreifen, obgleich man sagte, dass einige von ihnen 50 Kanonen führten. Allein ich stellte ihm vor, dass es dabei unter allen Umständen Schläge und Blut genug setzen würde, und wenn wir es auch in unsere Gewalt bekämen, so wäre seine Ladung für uns nicht von so großem Wert, weil wir keinen Raum hätten, die Waren unterzubringen. Bei unseren damaligen Verhältnissen würden wir besser tun, ein einziges nach dem Auslande bestimmtes Schiff mit seiner Warenkasse an Bord im Betrage von vielleicht 40.000 bis 50.000 Pfund wegzunehmen, als 3 für England bestimmte, wenn auch ihre Ladung in London 3-mal so viel wert wäre. Denn wir wüssten ja nicht, was wir mit den Waren anfangen sollten, während die Londoner Schiffe außer ihrem Geld eine Menge Sachen bei sich führten, die wir recht gut gebrauchen könnten, wie ihre Vorräte an Lebensmitteln, Spirituosen und dergleichen Dinge, welche den Gouverneuren und Faktoreien der englischen Niederlassungen zugesandt würden. Wenn wir schon entschlossen wären, unser Augenmerk auf Schiffe unseres eigenen Landes zu richten, so sollten wir solche ausersehen, die von London herkämen, nicht aber solche, die auf der Rückfahrt dorthin begriffen wären. Alle diese Gründe zusammen stimmten den Admiral vollkommen für meine Ansicht. Nachdem wir daher an unserem damaligen Aufenthaltsort, das heißt nahe am Kap Santa Maria auf der südwestlichen Ecke der Insel, Wasser und einige frische Mundvorräte eingenommen hatten, lichteten wir die Anker und steuerten südwärts, sodann südsüdöstlich um die Insel herum, und nach einer etwa 6-tägigen Fahrt kamen wir aus dem Kielwasser der Insel und steuerten weiter gegen Norden und kreuzten nördlich nach der arabischen Küste hin. Wir hatten hier noch nicht über 3 Tage gekreuzt, als wir ein Schiff erspähten und Jagd darauf machten. Als wir aber in seine Nähe kamen, so fanden wir den elendsten Fang, den je ein Pirat gemacht hat, denn es enthielt nichts als ein paar arme, halbnackte Türken, die nach Mekka zum Grabe ihres Propheten Mohammed wallfahrteten. Die Djonke führte nichts, was der Mühe des Nehmens wert gewesen wäre, als ein bisschen Reis und ein bisschen Kaffee, worin der ganze Mundvorrat dieser armen Schelme bestand. Wir ließen sie daher ziehen, denn wir wussten nicht, was wir mit ihnen machen sollten. Noch an demselben Abend trieben wir eine andere 2-meilige Djonke auf, die etwas besser aussah als die erste. Als wir an Bord kamen, fanden wir, dass die Leute dieselbe Absicht hatten, doch etwas vornehmer waren als die anderen. Hier plünderten wir ein wenig, nahmen einigen türkischen Mundvorrat, etliche Diamanten aus den Ohrringen von 5 oder 6 Personen, einige feine persische Teppiche, worauf sie gewöhnlich lagen, und etwas Geld. Dann ließen wir sie gleichfalls ziehen. Wir verweilten hier noch 11 Tage, ohne etwas anderes ausfindig zu machen, als dann und wann ein Fischerboot. Am 12. Tage unserer Kreuzfahrt erst spähten wir ein Schiff aus. Wir holten es ein und nahmen es ohne Kampf, obgleich es auch einige Kanonen an Bord hatte. Es war mit portugiesischen Matrosen bemannt, stand aber unter der Führung von 5 türkischen Kaufleuten, die es auf der malabarischen Küste von einigen portugiesischen Handelsleuten gemietet und mit Pfeffer, Salpeter und Spezereien befrachtet hatten. Der Rest der Ladung bestand hauptsächlich aus Kattun und gewirkten Seidenstoffen, unter denen einige sehr kostbar waren. Wir nahmen es, wussten aber nicht, was wir damit machen sollten, denn alle ihre Güter hatten wenig oder gar keinen Wert für uns. Nach einigen Tagen nahmen wir Gelegenheit, einem den türkischen Kaufleuten zu verstehen zu geben, wenn er das Schiff auslösen wollte, so würden wir uns mit einer Geldsumme abfinden und sie ziehen lassen. Er sagte mir, wenn ich einem von ihnen erlauben wollte, nach dem Lande zu gehen, um das Geld zu holen, so würden sie es tun, worauf wir die Ladung auf 30.000 Dukaten anschlugen. Nach dieser Übereinkunft ließen wir ihn auf der Schaluppe nach Dofar in Arabien fahren, wo ein reicher Kaufmann das Geld für sie auslegte und selbst mit unserer Schaluppe kam. Nach Zahlung der Summe ließen wir sie dann ehrlich und friedlich weiterziehen. Einige Tage darauf nahmen wir eine arabische Djonke, welche von dem persischen Golf nach Mokka fahren wollte und einen großen Vorrat an Perlen an Bord hatte. Wir erleichterten sie um die Perlen, die, wie es schien, einigen Kaufleuten in Mokka gehörten, und ließen sie ziehen, denn es war hier sonst nichts aufzutreiben, was unsere Mühe belohnt hätte. So kreuzten wir noch längere Zeit hin und her, bis wir merkten, dass unsere Vorräte auf die Neige gingen, worauf Kapitän Wilmot sagte, es sei ja Zeit, an die Rückkehr nach dem Sammelplatz zu denken. Die übrige Mannschaft sagte dasselbe, da sie ein wenig überdrüssig waren, sich länger als 3 Monate herumwerfen zu lassen und wenig oder gar nichts aufzutreiben, was unseren großen Erwartungen entsprochen hätte. Ich aber verließ höchst ungern das Rote Meer mit so geringer Ausbeute und drang deshalb darauf, noch ein wenig länger hier zu bleiben. 3 Tage darauf erfuhren wir zu unserem großen Leidwesen, dass wir durch die Aussetzung der türkischen Kaufleute in Dofar die ganze Küste bis zum Golf von Persien in Schrecken gesetzt hatten, so dass kein Fahrzeug mehr diesen Weg nehmen wollte und somit von dieser Seite her nichts mehr zu erwarten war. Diese Nachricht ärgerte mich sehr und ich konnte nun nicht länger den ungestümen Wünschen meiner Mannschaft, nach Madagaskar zurückzukehren, widerstehen. Da indes die Winde fortwährend von Süd zu Ost her bliesen, so waren wir genötigt, nach der Küste Afrikas zu steuern, weil die Winde in der Nähe des Landes mehr wechseln als auf der offenen See. Hier überfielen wir eine Beute, an die wir nicht gedacht hatten und die uns für alles Warten entschädigte. Denn in derselben Stunde, da wir Land entdeckten, erspähten wir ein großes Schiff, das in südlicher Richtung am Ufer entlang segelte. Es war aus Bengalen, gehörte dem Lande des Großmoguls an, hatte aber einen holländischen Steuermann an Bord, dessen Name, wenn ich mich recht erinnere, Wandergeest war, und einige europäische Matrosen, darunter 3 Engländer. Es war durchaus zu schwach, um uns Widerstand zu leisten. Die übrigen Matrosen waren Untertanen des Moguls, auch einige Malabaren waren darunter. Es waren auch 5 indische und einige armenische Kaufleute an Bord. Wie es schien, waren sie mit Spezereien, Seidenstoffen, Diamanten, Perlen, Kattunen, wie sie ihr Land erzeugt, nach Mokka gefahren und hatten jetzt nichts an Bord als Geld in spanischen Piastern, woran es uns, beiläufig gesagt, jetzt eben mangelte. Die 3 englischen Matrosen zogen mit uns, und der holländische Steuermann würde es auch getan haben. Allein die 2 armenischen Kaufleute baten uns, ihn nicht zu nehmen, denn er sei ihr Steuermann und der einzige von ihrer Mannschaft, der sich auf die Lenkung eines Schiffes verstünde. Auf ihre Bitten schlugen wir also seine Dienste aus, nahmen ihnen aber das Versprechen ab, ihnen seine Geneigtheit, mit uns zu gehen, nicht entgelten zu lassen. Wir bekamen auf diesem Schiffe gegen 200.000 spanische Piaster, und wenn sie die Wahrheit sagten, so hatte ein Jude in Goa, welcher allein 200.000 Piaster mit sich führte, beabsichtigt, sich zu gleicher Zeit mit ihnen einzuschiffen. Allein sein gutes Glück verhinderte es. Er wurde in Mokka krank und konnte die Reise nicht antreten, wodurch er sein Geld rettete. Bei diesem Fange war niemand bei mir als die Schaluppe, denn da Kapitän Wilmots Schiff leck war, so war er vor uns nach dem Sammelplatz abgesegelt und langte Mitte Dezember daselbst an. Da ihm indes der Hafen nicht behagte, so ließ er ein großes Kreuz auf dem Ufer zurück mit einer bleiernen Platte, worauf er schrieb, wir sollten ihm in die große Bucht von Mangahela nachfolgen, wo er einen sehr großen Hafen gefunden hätte. Indes erfuhren wir hier etwas, das uns lange Zeit von ihm ferne hielt, wodurch sich der Admiral beleidigt fühlte. Wir stopften ihm übrigens den Mund mit seinem Anteil an den 200.000 Piastern für sich und seine Mannschaft. Die Veranlassung, aus welcher wir ihm nicht so schnell nachsegelten, war nämlich folgende. Zwischen Mangahella und einem anderen Punkt, dem sogenannten Kap St. Sebastian, hatte bei Nacht ein europäisches Schiff angelegt, und ich weiß nicht, war es die ungestüme Witterung oder der Mangel an einem tüchtigen Steuermann. Kurz, das Schiff strandete und konnte nicht weiterkommen. Wir lagen in der Bucht oder dem Hafen, den wir, wie oben gesagt, zu unserem Sammelplatz bestimmt hatten und waren noch nicht an Land gewesen, hatten somit auch die Anweisungen noch nicht gesehen, die uns unser Admiral hinterlassen hatte. Unser Freund William, von dem ich schon geraume Zeit nichts mehr gesagt habe, verspürte eines Tages große Lust, ans Ufer zu gehen und bestürmte mich, ich möchte ihm zur Sicherheit einen kleinen Trupp mitgeben. Er wolle das Land besehen. Ich war aus vielen Gründen dagegen, besonders aber sagte ich ihm, er wisse doch, dass die eingeborenen Wilden sehr heimtückischer Natur wären. Deswegen wünschte ich, dass er bleibe, und hätte er weiter in mich gedrungen, so hätte ich es ihm, glaube ich, geradezu abgeschlagen. Um mich indes zu überreden, ihn gehen zu lassen, sagte er, er wolle mir den Grund erzählen, warum er so sehr in mich dringe. In der letzten Nacht habe er einen Traum gehabt, der einen so lebhaften Eindruck auf sein Gemüt ausgeübt hätte, dass er nicht habe ruhig sein können, bis er mir diesen Vorschlag gemacht. Wenn ich es ihm nun abschlage, so glaube er, dass sein Traum bedeutungsvoll gewesen, wo nicht, so würde er doch über denselben ins Klare kommen. Es hatte ihm nämlich geträumt, er wäre mit 30 Mann, darunter dem Befehlshaber der Schaluppe, auf die Insel gegangen und hätte dort eine Goldmine gefunden, welche sie alle zu reichen Männern machte. Dies wäre übrigens, sagte er, noch nicht die Hauptsache, sondern an demselben Morgen, wo er diesen Traum gehabt, wäre der Schaluppenführer gerade auf ihn zugekommen und hätte ihm gesagt, es hätte ihm geträumt, er wäre an der Insel Madagaskar an Land gegangen. Dort wären einige Leute zu ihm gekommen und hätten gesagt, sie wollten ihm einen Platz zeigen, wo er einen Schatz finden würde, der sie alle reich machte. Diese beiden Träume zusammen machten mich ein wenig stutzig, und obgleich ich niemals geneigt war, Träumen Aufmerksamkeit zu schenken, so ließ ich mich doch endlich durch Williams ungestüme Bitten bewegen, denn ich legte immer großes Gewicht auf sein Urteil. Ich gab ihm also die Erlaubnis zu gehen, befahl ihnen übrigens, sich nicht weit von der Küste zu entfernen, damit wir, wenn sie vielleicht gegen das Ufer zurückgedrängt würden, sie sehen und mit den Booten holen konnten. Sie gingen frühmorgens weg, 31 Mann stark, sehr gut bewaffnet und lauter tapfere Burschen. Sie wanderten den ganzen Tag und gaben uns in der Nacht durch ein Zeichen, nämlich durch ein großes Feuer, das sie nach Verabredung auf der Spitze eines Hügels anzündeten, zu erkennen, dass alles gut stünde. Tags darauf zogen sie, wie sie versprochen hatten, den Hügel hinab nach der anderen Seite, welche sich gegen die See hinneigt, und sahen vor sich ein sehr hübsches Tal mit einem Fluss in der Mitte, der groß genug schien, um kleine Schiffe zu tragen. Sie gingen auf den Fluss zu und wurden durch einen Flintenschuss überrascht, der dem Schall nach aus der Nähe kommen musste. Sie lauschten lange, konnten aber nichts mehr hören und gingen daher nach dem Flusse, der eine sehr schöne frische Strömung hatte, aber sehr bald breiter wurde. Sie hielten sich an seinem Ufer, bis er sich auf einmal zu einer großen Bucht oder einem Hafen erweiterte, und sie sahen, was ihnen noch überraschender war, in der Mündung des Hafens oder der Bucht ganz deutlich das Wrack eines Schiffes. Da eben die Flut eingetreten war, so ragte es nicht sehr über dem Wasser hervor. Als sie aber weiter hinabkamen, entdeckten sie, wie es immer größer und größer wurde, und bald darauf, als die Ebbe eintrat, fanden sie es auf dem Sande liegen. Es schien ihnen das Wrack eines größeren Schiffes zu sein, wie man in diesem Lande keines erwarten durfte. Nach einiger Zeit hörte William, der sein Glas herausgezogen hatte, um es näher zu besehen, zu seiner großen Verwunderung einen Flintenschuss an ihm vorbeizischen, und unmittelbar darauf vernahm er den Knall einer Kanone und sah den Rauch von der anderen Seite, worauf unsere Leute sogleich drei Flinten abfeuerten, um womöglich zu erfahren, wer die Unbekannten wären. Auf den Knall der Schüsse rannten eine Menge Leute unter den Bäumen hervor ans Ufer hinab, und die unsrigen konnten leicht merken, dass es Europäer waren, obschon sie nicht wussten, von welcher Nation. Gleichwohl halloten unsere Leute, so laut sie konnten, ihnen zu, nahmen dann eine lange Stange, steckten sie auf und hingen ein weißes Hemd daran, als Flagge des Friedens. Die auf der anderen Seite bemerkten es mit Hilfe ihrer Gläser ebenfalls, und bald darauf sahen unsere Leute ein Boot, und zwar, wie sie meinten, vom Ufer her, aber es kam aus einer anderen Bucht und die Leute ruderten zugleich auf die unsrigen zu, indem sie ebenfalls eine weiße Flagge als Friedenszeichen aufgesteckt hatten. Es ist schwer, die Überraschung und Freude zu beschreiben, welche beide Teile empfanden, an einem so fernen Platze nicht bloß Weiße, sondern auch Engländer zu sehen. Aber wie musste es ihnen erst sein, als sie einander erkannten und fanden, dass sie nicht nur Landsleute, sondern dass dies das Schiff war, welches Kapitän Wilmot, unserer Admiral, befehligte und dessen Gesellschaft wir im Sturm bei Tabago verloren hatten, nachdem wir Madagaskar als Sammelplatz bestimmt. Sie hatten, wie es scheint, Nachricht von uns erhalten, als sie an den südlichen Teil der Insel gekommen und waren bis an den Golf von Bengalen gestreift, wo sie den Kapitän Avery, Fußnote, einer der bekanntesten Seeräuber jener Zeit, der in Madagaskar einen Staat gründete, den zu annektieren Defoe in einem besonderen Schritt den Engländern rät. Ende der Fußnote. Getroffen hatten, mit welchem sie sich vereinigt, mehrere kostbare Beute gemacht und unter anderem sich eines Schiffes mit der Tochter des Großmoguls und einem unermesslichen Schatz an Gold und Juwelen bemächtigt hatten. Von da waren sie an die Küste von Coromandel gekommen, nachher an die von Malabar, in den Golf von Persien, wo sie ebenfalls einige Beute machten, und hatten ihre Richtung nach dem südlichen Teil von Madagaskar nehmen wollen. Da die Winde aber scharf von Südost und Südsüdost bliesen, so waren sie an den Norden der Insel gekommen. Sie waren nachher durch einen wütenden Sturm von Nordwest her getrennt und in die Mündung dieser Bucht getrieben worden, wo sie ihr Schiff verloren hatten. Sie sagten uns auch, sie hätten gehört, dass Kapitän Avery ebenfalls nicht weit davon sein Schiff verloren hätte. Als wir auf diese Art einander unsere Schicksale mitgeteilt hatten, gingen die armen Leute hocherfreut zurück, um ihren Kameraden die fröhliche Nachricht zu überbringen, und sie ließen einige von ihren Leuten bei uns, während der größte Teil umkehrte, und William war so begierig, sie zu sehen, dass er und zwei andere mit ihnen zurückgingen, worauf er in das kleine Lager gelangte, wo sie sich aufhielten. Sie waren im Ganzen etwa 160 Mann stark und hatten ihre Kanonen sowie ihren Schießbedarf ans Land gebracht, jedoch einen großen Teil ihres Pulvers verloren. Dessen ungeachtet hatten sie eine hübsche Befestigung errichtet und 12 Kanonen darin aufgepflanzt, die ihnen auf dieser Seite der See einen hinlänglichen Schutz gewähren konnte. Unmittelbar am Ende der Plattform hatten sie einen Stapel nebst einem kleinen Dock gemacht und waren alle sehr beschäftigt, ein anderes kleines Fahrzeug zu bauen, um damit wieder in See zu stechen. Als unsere Leute in ihre Hütten kamen, wurden sie wahrhaft überrascht durch den Reichtum, den sie dort antrafen, durch das viele Gold, Silber und die Menge Juwelen. Dies wäre jedoch, sagten sie, nur eine Kleinigkeit gegen das, was Kapitän Avery hatte, als er sie verließ. 5 Tage lang hatten wir auf unsere Leute gewartet und keine Nachricht von ihnen erhalten. Ich hatte sie bereits verloren gegeben und war daher überrascht, nach der genannten Zeit ein Schiffsboot auf uns zusteuern zu sehen. Ich wusste nicht, was ich davon denken sollte, war aber schon beruhigter, als unsere Leute mir sagten, sie hörten Halloen und sähen auch, wie sie ihre Hüte gegen uns schwenkten. In kurzer Zeit waren sie vollends bei uns, und ich sah Freund William im Boote stehen und Zeichen machen. So kamen sie an Bord. Als ich aber nur 15 von unseren 31 Mann darin erblickte, fragte ich, was aus ihren Kameraden geworden sei. »Oh«, sagte William, »sie sind ganz wohl. Mein Traum ist vollkommen in Erfüllung gegangen, und der des Schaluppenführers auch.« Wir waren nun im Besitze von 2 Schiffen und einer Schaluppe, worin wir 320 Mann hatten, die indes zu einer gehörigen Bemannung durchaus nicht ausreichend waren. Das große portugiesische Schiff erforderte allein beinahe 400 Mann, um vollständig gerüstet zu sein. Was unsere verlorenen, aber wiedergefundenen Kameraden betraf, so bestand seine vollständige Mannschaft etwa aus 180 Mann, und der Kapitän Avery hatte gegen 300 Mann bei sich, worunter 10 Zimmerleute, die größtenteils an Bord des erbeuteten Schiffes gefunden worden waren. Da Avery ohne Schiff war, so kamen wir alle dahin überein, unsere eigenen Leute auf das portugiesische Kriegsschiff in die Schaluppe zu bringen und dem Kapitän Avery die spanische Fregatte samt allem Takelwerk und den Gerätschaften, den Kanonen und dem Schießbedarf für seine Mannschaft zu überlassen, wofür er uns, da er Gold im Vorlauf hatte, 40.000 spanische Piaster bezahlte. Jetzt war die erste Frage, welche Richtung wir einschlagen sollten. Kapitän Avery machte den Vorschlag, wir sollten uns hier niederlassen und eine kleine Stadt mit guten Festungswerken zu unserer Verteidigung bauen. Da wir ja Reichtümer genug besäßen und diese nach Belieben noch vermehren könnten, so wollten wir uns begnügen, hier ein zurückgezogenes Leben zu führen und der Welt Trotz zu bieten. Ich überzeugte ihn aber bald, dass dieser Platz uns keine Sicherheit bieten könnte, im Falle wir unser Geschäft hier fortsetzen wollten, denn alle Nationen von Europa und gewiss auch dieses Weltteils würden sich dann zu unserer Vernichtung vereinigen. Wenn wir uns indes entschließen wollten, hier ein zurückgezogenes Leben zu führen, in Frieden das Land zu bebauen und unser Seeräuberhandwerk aufzugeben, so könnten wir allerdings Pflanzungen gründen und uns niederlassen, wo wir wollten. Dann aber, sagte ich ihm, würde es das Beste sein, mit den Eingeborenen zu unterhandeln und ihnen einen Strich Landes weiter im Innern der Insel an einem schiffbaren Strom abzukaufen, wo zwar nach Belieben Boote auf- und abwärts gehen könnten, aber keine Schiffe, die uns in Gefahr bringen könnten. Wenn wir dann den Boden anpflanzten und Viehzucht trieben, zumal das Land von Kühen und Ziegen wimmele, so könnten wir hier wahrhaftig so gut leben als irgendjemand in der Welt. Ich gab zu, dass ich dies für einen guten Rückzugsort für diejenigen hielte, welche Lust hatten, das Geschäft aufzugeben und es nicht wagten, nach Hause zu gehen, um sich hängen zu lassen oder sich wenigstens dieser Gefahr auszusetzen. Als wir einige Zeit hier lagen, fand ich bei unseren Leuten eine gewaltige Meinungsverschiedenheit. Die einen wollten diesen, die anderen jenen Weg einschlagen, bis ich es zuletzt vorauszusehen begann, dass sich die Gesellschaft auflösen würde und wir vielleicht nicht Leute genug beisammen behalten möchten, um das große Schiff zu bemannen. Ich nahm daher den Kapitän Wilmot beiseite und fing an, mit ihm darüber zu sprechen, merkte aber bald, dass er für seine Person Lust hatte, in Madagaskar zu bleiben und dass er, da ihm als Anteil an der Beute bedeutende Reichtümer zugefallen waren, geheime Absichten hegte, auf die eine oder die andere Art wieder in seine Heimat zu gelangen. Ich überzeugte ihn von der Unausführbarkeit dieses Wunsches und von der Gefahr, in die er sich begeben würde, entweder auf dem Roten Meere in die Hände von Räubern zu fallen, welche in keinem Falle Schätze wie die seinigen unangetastet lassen würden, oder in die Gewalt der Engländer, Holländer oder Franzosen zu geraten, die ihn ganz gewiss als Seeräuber hängen würden. Ich erzählte ihm von der Reise, welche ich selbst von dieser Gegend aus nach dem Festlande von Afrika gemacht hatte, und von den Gefahren und Mühseligkeiten einer Fußwanderung. Aber nichts vermochte ihn zu überzeugen, sondern er wollte durchaus mit der Schaluppe in das Rote Meer stechen, dort, wo einst die Kinder Israels trockenen Fußes hinübergegangen waren, landen und sodann zu Lande nach Kairo reisen. Von da an würde er sich über Alexandrien nach irgendeinem Teile der Welt einschiffen. Ich stellte ihm die Gefahr und die wirkliche Unmöglichkeit vor, unangegriffen durchzukommen. Ich setzte ihm meine Gründe hierfür so gründlich und mit solchem Erfolg auseinander, dass keiner von seinen Leuten mit ihm gehen wollte. Sie sagten ihm, sie wollten ihn sonst überall hin begleiten und ihm dienen. Dies aber hieße ihn selbst und sie in ein gewisses Verderben stürzen, ohne irgendeine Möglichkeit, es zu vermeiden oder eine Wahrscheinlichkeit, seinen Zweck zu erreichen. Der Kapitän nahm das, was ich ihm sagte, sehr übel auf und erklärte, er werde es mir gedenken. Er ließ trotzige Piratenäußerungen gegen mich fallen. Ich erwiderte ihm aber nur so viel, dass ich ihm zu seinem Besten geraten hätte. Aber wenn er es nicht so aufnehme, so sei das sein eigener Fehler, nicht der meinige. Ich hätte ihm ja nicht verboten zu gehen und auch niemanden von seinen Leuten abwendig gemacht, mit ihm zu gehen, obgleich dieser Weg sie in das offensichtliche Verderben führen würde. Warme Köpfe sind jedoch nicht so leicht abgekühlt. Der Kapitän war so erbost, dass er unsere Gesellschaft verließ und mit dem größten Teile seiner Mannschaft zu Kapitän Avery überging und mit seinen Leuten abrechnete, wobei er alle Schätze mit sich nahm, was beiläufig gesagt nicht ganz schön von ihm war, da wir miteinander verabredet hatten, all unseren Erwerb zu teilen, ob nun der eine mehr oder weniger hätte, ob er die Beute gemacht hätte oder nicht. Unsere Leute murrten ein wenig darüber, aber ich beschwichtigte sie so gut ich konnte und sagte ihnen, es würde uns ein leichtes sein, ebenso viel zu bekommen, wenn wir nur die rechten Gelegenheiten wahrnehmen. Kapitän Wilmot habe uns hier ein recht gutes Beispiel gegeben, denn nach derselben Regel sei die Verbindlichkeit, jeden weiteren Gewinn mit ihm zu teilen, zu Ende. Ich ergriff diese Gelegenheit, ihnen von meinen weiteren Plänen etwas mitzuteilen, welche dahin gingen, den östlichen Teil des Meeres zu durchstreifen und zu sehen, ob wir uns nicht ebenso reich machen könnten wie Avery, der allerdings eine ungeheure Summe zusammengebracht hatte, jedoch nicht die Hälfte von dem, was man an Europa sagte. Unsere Leute waren so wohl zufrieden, dass sie mir bis auf den letzten Mann versicherten, sie würden mit mir durch die ganze Welt gehen, wohin ich sie auch führen würde, und was Kapitän Wilmot beträfe, so wollten sie nichts mehr mit ihm zu tun haben. Dies kam ihnen zu Ohren und versetzte ihnen so große Wut, dass er drohte, wenn ich an Land käme, würde er mir die Kehle abschneiden. Ich erfuhr dies unter der Hand, nahm aber durchaus keine Notiz davon, sondern war darauf bedacht, ihm nicht ungerüstet in den Wurf zu kommen, und ging selten ohne genügende Begleitung aus. Dennoch trafen Kapitän Wilmot und ich zuletzt zusammen und sprachen sehr ernsthaft über die Sache. Ich bot ihm die Schaluppe an, damit er gehen könne, wohin er wolle. Oder wenn er damit nicht zufrieden wäre, so machte ich mich anheischig, selbst die Schaluppe zu übernehmen und ihm das große Schiff zu überlassen. Allein er lehnte beides ab und wünschte nur, ich möchte ihm 6 Zimmerleute abtreten, deren ich auf unserem Schiff mehr hatte, als ich bedurfte, um seinen Leuten die Schaluppe vollenden zu helfen, welche die Mannschaft, die ihr Schiff verloren hatte, begonnen hatte, ehe wir hierher kamen. Ich willigte gern ein und lieh ihm noch mehr Hände, die ihm so von Nutzen waren, dass sie in kurzer Zeit eine starke Brigantine erbaut hatten, welche imstande war, 14 Kanonen und 200 Mann zu fassen. Welche Maßregeln sie hierauf ergriffen und wie sich Kapitän Avery nachmals benahm, dies zu erzählen würde zu weit führen. Auch würde es nicht in meinen Plan passen, da ich bloß meine eigene Geschichte zu erzählen gedachte. Ende von Abschnitt 10.